We're going to tell you a tale about a city in a Caucasus region now. Liegt unter Nebel. Ich bin auf meinem Berg. In meinem schönsten Garten. Zwischen Himmeln eingeklemmt. Tiefe Wälder, Bergketten vielleicht Eis. Eine messinggelbe Sonne verbricht ein Paradies. Zwischen Sis und Diastole eingeschlossen der Moment. Die hier zu Gange sind. In der Kammer meines Herzens, in der ich mich verliere. Ins eine oder andere Tal. Es ist gefragt im Anfang in der Karlach. turning to sexy is a little bit of a problem because we all gave up smoking. Wow. That makes us feel better.